Ich halte viel von Moral in der Politik. Von Moral, Arung, Ich habe keine Argumentationsschwierigkeiten. Argumentationsschwierigkeiten müsste eine Partei haben, die von irgendwelchen Leuten gefragt wird dann dabei. Ich habe mit den Möglichkeiten, die demokratisch gewählt worden sind, Mehrheiten zu bringen und sozialdemokratische Gesichtspunkte weitgehend in Politik umzusetzen. Naja, es ist ein Unterschied doch schon dabei. Der eine war derjenige, der das Sagen hatte, und der andere hatte mitgemacht über Jahre. Das ist dann doch schon ein Unterschied. Naja. Außerdem muss ich mal wieder sagen, über moralische Werte in der Politik habe ich im Moment nicht zu Mehrheiten. Ich halte viel von Moral in der Politik. Aber das muss jeder mit sich selber ausmachen, der die Politik geht, der in dieser Partei ist. Von Moral, Arung. Ich habe keine Argumentationsschwierigkeiten. UKW 103,4 MHz. Von Moral, Arung. Radio 100. Von Moral, Arung. Ich habe keine Argumentationsschwierigkeiten. Radio 100. Das ist eine Multi-Land-Region, wo Leben und Nobel keinen interessieren, wo alle Menschen ihr Echt verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren: Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde. Stolz sind die Hände der Bonzenschweine. Doch der Bundesabwehr stürzt bald ab, denn Deutschland betragen dich zu Grab. Wo Faschisten Multis das Land regieren, wo Leben und Umwelt keinen interessieren, wo alle Menschen ihr Echt verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren: Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Weniger Kunst, aber dennoch nicht nur musikalisch berauschend. Die heutige Mega Martial Music. Sagt er.